B. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Kennst du die Steiermark? Kennst du die Steiermark? Die Steiermark? Nein, wo ist denn das? Die Steiermark? Nein, wo ist denn das? In Österreich. Die Steiermark liegt in Österreich, südwestlich von Wien. In Österreich. Die Steiermark liegt in Österreich, südwestlich von Wien. Aha, im Süden von Österreich. Aha, im Süden von Österreich. Ja, genau. Ich war mal in Graz. Das ist die Hauptstadt der Steiermark. Ja, genau. Ich war mal in Graz. Das ist die Hauptstadt der Steiermark.